die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen in Südkorea, einschließlich der Gerechtigkeits- und Erinnerungsstiftung für die Lösung der Frage der sexuellen Sklaverei durch die japanische Armee, hielten am 31. August vor der japanischen Botschaft in Seoul eine Pressekonferenz ab und veröffentlichten dort eine Erklärung, in der sie die dummen Handlungen Japans und des Bakunin-Regimes, die mit Geld inhumane Sexualsklavenverbrechen zu vertuschen versuchen, scharf kritisierten. Dann gab es die 1246. Mitwirkungsgebung. An diesem Tag verlangten die Abgeordneten der Fraktion der Partei der Bürger auf einer Sitzung im Stadtbezirk Sozo von Seoul, dass die Regierung der verantwortungslosen japanischen Regierung die Vereinbarung des Vorjahrs als ungültig erklären und den Meinungen der Opfer und Bürger aufmerksam zu hören soll.